Das bangladeschische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan 2017 und das bangladeschisch-koreanische Freundschafts- und Solidaritätskomitee beschlossen jüngst, den großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und dem verehrten Marschall Kim Jong-un Belobigungsurkunden zu verleihen. Der Vorsitzende des bangladeschisch-koreanischen Freundschafts- und Solidaritätskomitees, M.D. Harun Ar-Rashid, Vorsitzender des bangladeschischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan 2017, verwies darauf, dass der Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan ein weltweites großes politisches Festival zur Würdigung der unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un um die koreanische Revolution und die Erfüllung der Sache zur Souveränität in der Welt sei. Er halte es für eine große Ehre, es beschlossen zu haben, anlässlich des Kongresses den hervorragenden Menschen von Paektusan, Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un die Belobigungsurkunden zu verleihen, sagte er.